Die Nachtigall und der Kuckuck. Aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Nachtigall und der Kuckuck. Die Nachtigall sang einst ihr göttliches Gedicht, zu sehen, ob es die Menschen fühlten. Die Knaben, die im Tale spielten, die spielten fort und hörten nicht. Indem ließ sich der Kuckuck lustig hören, und er erhielt ein freudig »Ach!« Die Knaben lachten laut und machten ihm zu Ehren das schöne Kuckuck zehnmal nach. »Hörst du?« sprach er zu Philomelen, »den Herren fall ich recht ins Ohr. Ich denk, es wird mir nicht viel fehlen. Sie ziehen mein Lied dem deinen vor.« Drauf kam Damöt mit seiner Schöne. Der Kuckuck schrie sein Lied. Sie gingen stolz vorbei. Nun sang die Meisterin der zauberischen Töne vor dem Damöt und seiner Schöne in einer sanften Melodei. Sie fühlten die Gewalt der Lieder. Damöt steht still und Phyllis setzt sich nieder und hört ihr ehrerbietig zu. Ihr zärtlich Blut fängt an zu wallen, ihr Auge lässt vergnügte Zähren fallen. »O«, rief die Nachtigall, »da, Schwätzer, lerne du, was man erhält, wenn man den Klugen singt. Der Ausbruch einer stummen Zähre bringt Nachtigallen weit mehr Ehre, als dir der laute Beifall bringt.« Ende von »Die Nachtigall und der Kuckuck«. Aufgenommen von Sandra Schmidt.